Eine Gedenkveranstaltung zum 60. Gründungstag der Zeitung Pyongyang Sinmun fand am 31. Mai statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas Kim Gi-nam, die Funktionäre, Journalisten, Redakteure und Arbeiter des Zeitungsverlages Pyongyang Sinmun nahmen an der Veranstaltung teil. Auf der Veranstaltung wurde das Gratulationsschreiben des Sitka der Partei der Arbeit Koreas an die Journalisten, Redakteure und Arbeiter des Zeitungsverlages, die den 60. Gründungstag der Zeitung begehen, verlesen. Im Gratulationsschreiben wurde unterstrichen, der Zeitungsverlag habe sich in den letzten 6 Jahren dank der klugen Führung von Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihrer großen Fürsorgen zu einem renommierten Presseorgan Koreas verstärkt und entwickelt, das die Hauptstädte mit der revolutionären Idee unserer Partei konsequent bewaffne, sie zur Durchsetzung der Parteipolitik tatkräftig aufrüttle und dabei seine ehrenvolle Aufgabe verantwortungsbewusst erfülle. Auf der Veranstaltung gab es ein Gedenkreferat und die Reden.